Transparenz für die Ohren. Wunderbar. So, dann nochmal für die Aufzeichnung herzlich willkommen zur heutigen Sitzung des Teams PolGap am 8.9.2015. Wir gucken mal kurz ins Pad. Im Pad bei Organisatorische steht nichts außer der Reihe. Das bedeutet, haben wir sonstige Fragen, organisatorische Dinge oder ähnliches von irgendjemandem? Ich hätte mal eine allgemeine. Und zwar sind wir angesprochen worden auf den Stand, was TTIP betrifft, ob wir da jetzt noch Aktionen geplant haben. Der Stand ist, es gäbe wohl am 10.10. in Berlin eine Demo zur TTIP, ob wir da, sage ich mal, auf den einzelnen Ländern da irgend noch was planen sollen oder was, oder ist was angedacht auf Bundesebene, das würde mich interessieren. Da kann ich gleich was zu sagen, für Hannover zumindest. Ja klar, ich hätte danach auch noch was von Regensburg aus. Okay, also hier findet am 19.09., ein schöner Samstag, eine zentrale Veranstaltung mit, ich glaube, mittlerweile so um die 20 Unterstützerorganisationen statt. Das Ganze koordiniert von ATTAC und soll natürlich als Mobilisierungsdemo dann für den 10.10. dienen, wofür es auch von Hannover aus einen kostenlosen Bustransfer von und nach, nein, nach und von Berlin wieder zurück geben soll. Jo. Abgesehen davon, am 10.10. ist auch die entsprechende Demo in München. Soweit ich das im Hintergrund habe, also von daher, das ist FSA. In dem Zusammenhang habe ich auch eine kurze Frage. Und zwar waren wir Anfang des Jahres bei der Demo, wir haben satt. Wir haben bis auf die ersten Redebeiträge eine Dreiviertelstunde gewartet. Potsdamer Platz, es war viel Platz, es waren viele Stände da. Es war viel Zeit, sich mit anderen Organisationen zu unterhalten. Es gab keinen Stand der Piratenpartei. Das hat mich damals gewundert. Ich weiß nicht, ob jemand heute aus Berlin da ist, aber in Stellen und sich dorthin zu stellen und einfach als Gesprächspartner zur Verfügung zu stehen, ist ja nicht so aufwendig. Weiß der BUFU zufällig, ob die Berliner das machen, ob es einen Stand gibt zu Beginn der Veranstaltung? Astrid? Nee, weiß ich nicht. Also wir sind jetzt schon so lange dabei, dass ich es schon etwas ähnlich finde, wenn alle anderen Organisationen dort einen kleinen Stand haben und Piraten dann nicht vor Ort sind. Von daher wäre es nett, wenn, ja, wenn wir uns darum kümmern. Wenn ich Bruno mal sehe, spreche ich natürlich auch an. Ein bisschen Zeit ist ja noch. Also mir würde es auch gefallen, wenn wir jetzt, sage ich mal, ähnlich wie mit dem Bundesaktionstag VDS nochmal sowas nachlegen wie TIP, weil die Leute sagen, ja, ihr habt alle gesammelt, aber was passiert jetzt? So, und das stimmt. Und da musste ich jetzt zum ersten Mal sagen, ja, ich kann da jetzt auch keine konkrete Antwort geben auf diese Sache. Es ist irgendwie alles abgegeben, aber wir haben es im Moment jetzt keinen Status und wir sollten da auf jeden Fall nachlegen und im Gedächtnis bleiben. Also die Idee von einer Art Fortsetzungsinfostandsaktionstag zum Thema 100.000 Unterschriften gegen die VDS fände ich durchaus reizvoll. Da muss ich hier auf jeden Fall recht geben. Ansonsten, was das Thema TTIP und die Demo in Berlin angeht, ist es jetzt zumindest bei uns vor Ort in Regensburg so, dass das örtliche Anti-TTIP-Bündnis, das recht groß ist, auch aktiv, parteiübergreifend etc., in dem wir auch Mitglied sind, jetzt einen Infostandtag angemeldet hat, bei dem sämtliche Bündnispartner bei uns in der Stadt an, ich glaube, 7 unterschiedlichen Stellen mit einzelnen Infoständen Werbung machen werden für die Demo in Berlin. Also die Demo in Berlin ist ja am 26. und das Wochenende davor ist dann vom TTIP-Bündnis organisiert, auch was die Standkosten und so angeht, eben ein großer Aufmerksam-Macht-Tag. Inklusive so einer symbolischen Sargprozession, wo die Demokratie zu Grabe getragen wird, von Infostand zu Infostand durch die Stadt. Also das wäre noch eine Sache, die mir im Zusammenhang mit TTIP einfallen würde, dass man quasi eine Großdemo auch als Anhaltspunkt nehmen kann und als Aufhänger, um Werbung für diese Demo zu machen und für die Rückhand damit auch wieder einen eigenen Infostand natürlich etablieren kann. Welche Demo meintest du wäre da am 29. und am welchem 29.? 26. Das ist die TTIP-Demo in Berlin, glaube ich, die ich jetzt meine. Nee, die ist am 10.10. Okay, nochmal. Ich habe es verwechselt. Genau, die TTIP-Demo ist am 10.10. und am 26.09., also das vorige Wochenende, ist dann diese Werbeveranstaltung in Regensburg dafür. So. Okay, da haben wir da irgendwas, was an neuem Material ist. Der letzte Flyer ist schon ein bisschen her, ist auch teilweise nicht so 100% korrekt. Wir sollten da schon irgendwie was mal auf die Füße stellen, das ja mit von uns ist und dass wir auch noch hier verteilen können. Wie gesagt, so eine Art Wasserstandsbericht oder was zu tun ist oder was die nächsten Schritte sind. Das ist irgendwas, was wir den Leuten anbieten. Dann kann man ja, sage ich mal, auch dann landesweit irgendwas organisieren, parallel zu dieser Großdemo für all die, die nicht nach Berlin können. Okay, wann wollen wir uns zusammensetzen? Da müssen sowieso Flyer überarbeitet werden. Ja, gerne. Also. Nein, nicht ob, wann? Ach so, wann? Ja, sag mal einen Termin. Auf jeden Fall nach dem kommenden Wochenende, warte mal eben. Das können wir auch gerne offline, sag ich mal, oder per Mail kurz dann besprechen, ist kein Problem. Okay, dann machen wir das später. Okay. Gut, so, gibt es zu dem Thema noch weitere Wortbeiträge, Anmerkungen, Vorschläge? Oder freiwillige Bekundungen, die sich bei der Erarbeitung beteiligen wollen? Ich warne nur kurz, ich neige dazu, wenn nicht genügend da sind, auch Freiwillige zu ernennen. Also ihr dürft gerne sagen, dass ihr mitmachen möchtet. Also gut, dann warten wir mal, ob sich noch Freiwillige melden. Also es sind freiwillig Astrid Leute. Dann, während Astrid sich überlegt, wen sie jetzt heute mal freiwillig, gucken wir mal, was bei den laufenden Projekten alles ansteht. Geoffrey? Jo? Ich wollte nur noch ganz kurz zu dieser Geschichte von eben, zu TTIP. Denkt dran, dass diese CETA-Sache noch wesentlich weiter fortgeschritten ist und mindestens so gefährlich, wenn nicht noch gefährlicher. Also das ruhig auch einfließen lassen in die Sache. Danke. Ja, auf jeden Fall ein sehr wichtiger Punkt, das stimmt. So, da müssen wir aber Teaser auch dazu nehmen, weil die drei Freihandelsabkommen ineinander greifen. Kriegen wir auch noch hin. Du bist ja sicher auch gerne dabei, ne, Michael? Ja, ich bin im Moment überall woanders. Übrigens ist unser Themenbeauftragter Bruno. Ja, der ist nur gerade im Moment nicht da. Okay, dann können wir jetzt zum laufenden Projekten gehen oder gibt es noch was zu TTIP? Ich nehme erstmal Schweigen zur Kenntnis. Bundesweite Themenwochen. Michael, bitte. Ja gut, unsere erste Themenwoche soll ja Open Antrag sein. Wir haben gestern eine Sitzung gehabt nach der BUFO-Sprechstunde. Wir haben uns kurz ausgetauscht. Stefan möchte oder geschickterweise soll eine Auflage von 1000 erstmal gemacht werden vom Logbuch. Das kostet ungefähr 300 Euro. Ich habe heute einen Antrag an die BUFO gestellt. Astrid, der müsste in eurem System sein. Ich bin am Donnerstag nicht da in der Buchsprechstunde, weil ich unterwegs bin. Ich habe Stefan aber Bescheid gesagt, ob er vielleicht dazukommen kann, um Fragen von euch zu beantworten. Im Prinzip sollte Logbuch ja bekannt sein, ist ja in Würzburg vorgestellt worden, wir haben es ja auch schon erwähnt. Es geht da um 300 Euro plus 100 Euro Versand, weil ja die Gliederung Stammtische auch versorgt werden sollen mit diesem Logbuch. Wie wir das organisieren, müssten wir dann nochmal besprechen. Deswegen gibt es also auch nächsten Montag nach der BUFO-Sprechstunde eine kurze Sitzung. Wir werden es auf eine halbe Stunde, denke ich, beschränken können und ich hoffe, die mithelfen wollen und wollten, sind nächsten Montag dann 21:45 im Raum AG Energiepolitik. Ansonsten wäre es interessant, Erfahrungsberichte von Gliederungen, Ratsversammlungen, die Open Antrag einsetzen, mal zu bekommen. Das ist jetzt eine Bitte an die Landesverbände, doch mal zu schauen, wo wird das Instrument aktiv eingesetzt und wer kann da Infos mailen. Am liebsten am besten mir. Ich sammle das dann ein bisschen. Das kann auch ruhig in Stichworten sein, aber dass wir das vielleicht mit in das Logbuch einfließen lassen können. Soweit erstmal kurz dazu. Fragen? Ja. Frage. Ja, gerne. Können wir Mumbles durchführen? Ja, im Prinzip ja. Wir müssen es dann nur vereinbaren. Gut, danke. Ja, keine Frage, sondern eine Anmerkung von mir. Ich möchte mich entschuldigen, ich habe den Termin gestern Abend komplett verschwitzt. Mir ging es gestern Abend etwas mies, deswegen bin ich sehr früh ins Bett gegangen. Dafür wollte ich nur um Entschuldigung bitten. Gibt's zum Thema bundesweite Themenwochen noch was? Das scheint erstmal nicht der Fall zu sein. Zur FSA 15. Alte Termine, neue Termine, aktuelle Termine dieses Wochenende? Auch nicht der Fall. Okay, das ist gut. Ja, dann gehen wir weiter zu... Ernsthaft? Wir haben dieses Wochenende keine FSA? Das wundert mich jetzt echt. Gut, Freiheitsserver. Da habe ich jetzt noch nichts von Slash wieder gehört, muss ich zugeben. Also ich kann da von meiner Seite nichts Neues beitragen. Bescheid, da ist ein Blogpost am Werden, der zusammen mit der Stellenausschreibung rausgehen soll. Das ist gut zu hören, das ist cool. Dann, Wahlkampf Baden-Württemberg, was ist denn da der Stand? Niemand da, der aus Baden-Württemberg was sagen kann? Gut, dann müssen wir weitergehen zum nächsten Land, das Wahlkampf hat, und zwar Rheinland-Pfalz. Guten Abend. Ja, wir haben Sonntag AV für unsere Listenkandidaten, also Aufstellungsversammlung. Ist natürlich jetzt ein bisschen Vorbereitung zu machen für, dann haben wir diese Woche noch Wahlprogrammarbeit, oder machen wir, probieren auch unser Wahlprogramm noch ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Ich will darauf hinweisen, dass am Donnerstag wieder länderübergreifendes Mumble ist im Raum Bavü. Und wenn da noch ein paar zukämen, wäre nicht schlecht. Es wäre vielleicht auch nicht schlecht, wenn da mal vom Bufo oder der Designgruppe Leute kämen. Gibt es aber noch einen Extratermin. So viel eigentlich jetzt erstmal aus Rheinland-Pfalz. Okay, gut. Gibt es Fragen an Rheinland-Pfalz zum Wahlkampf, über den Wahlkampf? Frage ich aber eine kleine Anmerkung. Jetzt kommenden Donnerstag 19.30 Uhr ist ein bisschen schwierig, weil wir um 20 Uhr Bufo-Sitzung haben. Aber von daher, ich werde es mir auf jeden Fall notieren und gucken, dass ich zumindest von 19.30 Uhr bis 20 Uhr mit dabei sein kann. Ich denke, das wird auch reichen. Wir halten die erste halbe Stunde immer ganz knapp und können wir auf jeden Fall ein paar Hauptpunkte ansprechen, sodass du mit auf dem Laufenden bist. Fein, danke. Gut, jetzt noch kurz ein Nachtrag von mir. Die FSAs Erfurt und Neuss finden dieses Wochenende tatsächlich statt, am 12.09. Ich hatte doch irgendwas im Kopf, dass da was war. Ja, das wäre dieses. Wahlkampf Sachsen-Anhalt fehlt uns noch. Gibt es dazu was Neues? Niemand aus Sachsen-Anhalt hier? Gut, das scheint dann wohl so zu sein. In dem Fall gehen wir weiter zum Thema Stopp VDS. Was gibt's denn da Neues? Von mir die ganz dumme Frage, bis wann definitiv müssen die Unterschriften in Berlin sein? Okay, ich glaube, die Frage kann ich beantworten. Am 21. September wird der neue Gesetzesentwurf im Bundestag beraten. Deswegen war die Ansage eigentlich bis zum 15. Müssen die Unterschriften in der BGS sein, damit wir da noch was machen können. Ja, das hatte ich auch so in Erinnerung. Ich dachte nur, man könnte vielleicht am 19. dann auch noch sammeln, aber das ist dann natürlich zu spät. Das heißt, wir werden dann natürlich auch noch welche nehmen und sie euch möglichst schnell zukommen lassen. Aber die anderen gehen dann halt schon vorher raus. Danke. Es kann auch sein, dass die dann noch rechtzeitig eintrudeln, je nachdem, ob die Post gerade wieder streikt oder nicht. Aber grundsätzlich, wir nutzen das, was bis dahin in der BGS ist. Und nächste Woche, das kann ich hier gleich mal ankündigen, ist wieder nach dem Team Polgef eine weitere Sitzung von der AG Datenschutz, in der wir besprechen werden, was genau wir mit den Unterschriften jetzt machen, wie wir die Abgabe gestalten und so. Das nur zur Info. Okay, gibt es noch sonstige Sachen, Anmerkungen? Was mich interessieren würde, haben wir schon irgendwelche Zahlen, also Gesamtunterschriftenzahlen? Im Prinzip nein. In der BGS ist allerdings wohl relativ wenig angekommen bisher. Und unsere Hoffnung ist da schon sehr, dass da noch einiges unterwegs ist und demnächst ein größerer Schwung dort eintrudelt. Also ich konnte gleich wieder gerade mal einhaken. Von unserer Seite, vom Saarland, sind ein paar hundert Unterschriften unterwegs an die Zentrale. Yippie. Das ist sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Sonst noch Landesverbände, die gerade mal Zahlen haben? Also ich frage rein aus Interesse. Also Zahlen, also es sind ungefähr, wir schätzen so zwischen 400 und 500, wenn wir zusammenkommen. Also von unserer Seite jetzt, so ungefähr plus minus. Gut. Also ich finde das aber auf jeden Fall schon mal eine sehr motivierende Zahl. Also wenn in Anführungsstrichen sogar im Saarland mit einer doch relativ geringen Größe schon 5%, nee, Quatsch, vergesst die Prozentzahl, aber trotzdem 500 Unterschriften zusammenkommen, dann finde ich das eine sehr motivierenden Ausblick. Ja, so. Holgef-Berichte, wenn niemand mehr was zu den gegenwärtigen Aktionen zu sagen hat. Ich übergebe an den Bund. Ich bitte ansonsten nochmal, wie die letzten Wochen auch, alle Polgefs und Themenbeauftragten, achtet immer darauf, wie viele vor euch schon dran waren, nach euch noch dran sein werden und wie viel Uhr es im Allgemeinen ist und richtet ungefähr nach ihm dann selbst die Zeit, wie ausführlich ihr eure Berichte abgeben wollt. Astrid, bitte. Ja, also zu dem, was ich getan habe, Tickets und Tagesgeschäft, wie immer. Dann hatte ich an die Team PolGF-Mailingliste ja diese Mail geschickt von dem Menschen, der sich sehr große Sorgen macht um Microsoft Windows 10. An sich ist es so, dass ich die Mail eigentlich schon beantwortet habe. Ich habe ihm gesagt, ich gebe es ans Team. Die Frage ist, machen wir was draus? Und wenn ja, was machen wir draus? Da bin ich mir jetzt immer noch nicht so wirklich einig und wäre eigentlich sehr glücklich über Feedback zu dem Thema. Dann ist aus derselben Mailingliste noch die Initiative zur Überarbeitung des Wahlprogramms 2017. Da wurde ein Termin gefunden. Das ist Mittwoch, der 9.9. um 21 Uhr, auch hier im Mumble, im Kanal der Koordinatorenkonferenz. Nur, dass sich keiner wundert, dass ich nicht da bin, da kann ich leider nicht. Und dann habe ich noch eine Kleinigkeit. Moment, da muss ich jetzt noch mal ganz schnell gucken, irgendwie ist mir das verrutscht. So, nö, es ist mir tatsächlich komplett verrutscht. Liefere ich notfalls noch nach und schreibe es, wenn es sein muss, ins Dings einfach so rein ins Protokoll. Ansonsten habe ich dann fertig. Wunderbar. Also ich halte fest, für mich auch morgen 9.9., also morgen um 9, am 9.9. um 9 Uhr abends, dann Wahlkampfüberarbeitungsmumble. Gut, Fragen an Astrid bzw. den Bund. Ah, ich hab's wieder. Braucht jemand von euch den Newsletter, den aktuellen Sondernewsletter von Mehr Demokratie e.V. Vom 3. September Aufruf Geheimniskrämerei bei CETA endlich stoppen? Der wurde uns nämlich auch zugeschickt und ist im OTRS. Wenn ihr ihn nicht braucht, dann mache ich nämlich das Ticket zu. In welchem Format ist denn der? HTML. Also ich hätte Ach, Interesse. ich wollte auch gerade darum bitten, dass du weiterlässt. Ich habe hier gerade eh noch ein Arbeitspapier von der Hans-Seidel-Stiftung liegen zum Thema TTIP. Dann wäre durchaus ein Faktenabgleich auch spannend. Also einerseits für mich, andererseits muss man mal gucken, was da an verwertbarem, also an thematisch vermehrtbarem bei rumkommt. Okay, Moment. Dann mache ich das nämlich gleich, dann ist es weg. Also Job wollte haben und wer noch? Herr Jörg, ich. Niedersachsen nimmt auch. Guti, dann können wir, glaube ich, jetzt aber gut, wir müssen weitergehen zu den Landespolgers, oder? Ich, ja, kurze Frage an Astrid. Ich habe versucht, Christoph Zerbe auf verschiedenem Weg zu erreichen in den letzten 2 Wochen. Er war wohl in Urlaub, müsste aber zurück sein und hatte sich ja als Gesprächspartner für die Themenwochen genannt. So, vielleicht, wenn er Donnerstag in eurer Bufo-Sitzung ist, kannst du ihn daran erinnern, bitten, dass er vielleicht nächsten Montag, 9:15 mit in die Besprechung kommt. Ich habe übrigens das Datum gerade noch geändert. Ich glaube, der nächste Montag ist der 14.9. Gut, ja, es ist wirklich der 4. So, noch was? Ansonsten, ja, das mit den Analysen und Kommentare zu den anderen Parteien. Was haben die denn in der letzten Woche so alles verbockt? Ich bin gerade auch nicht so auf dem neuesten Stand. Ja, unglaublich viel Unsinn zu Flüchtlingen erzählt. Das ist eine Sache, stimmt. Das ist mir gerade vorher erst untergekommen, dass wir einen Austritt bei den Grünen haben, dass eine, wenn ich mich recht entsinne, hessische Landtagsabgeordnete, ihren Austritt aus Fraktion und Partei erklärt hat und als Grund die Flüchtlingspolitik der hessischen Grünen angegeben hat. Das finde ich interessant, also dass in einer Partei, die sich die Flüchtlingsthematik auch sehr stark auf die Fahnen geschrieben hat in den letzten Wochen, jetzt bereits Abgeordnete ihre Parteimitgliedschaft niederlegen, weil sie die Politik der Partei nicht tragen können. Parteien sind alle scheiße. Ja, ja, Stefan. In die Tonne, die Parteien. So, also es ist tatsächlich spannend, dass die jetzt begonnen haben, sich da wohl intern mal ein bisschen tiefgreifend drüber zu zerfleischen. Also man muss jetzt gucken, wie das weitergeht, ob die Grünen jetzt da in eine eher konservativere Richtung von wegen Asylbetrüger rauswerfen oder andersrum umschwenken, aber ganz offensichtlich scheint es da intern zu knirschen. Ja, sonst noch was Spezifisches? Also ich weiß, dass gestern dieses neue Maßnahmenpaket der GroKo rauskam, auch zum Thema Flüchtlinge. Ich bin da jetzt in den Zahlen nicht direkt drin. Kann da jemand was sagen zu? Also ich habe die Größenordnung nicht wirklich im Kopf. Was für Größenordnung möchtest du wissen? Also es gibt 3 Milliarden direkt vom Bund wird gegeben und 3 Milliarden an die Länder. Das gibt nicht direkt an die Länder, sondern es wird, ich denke, über einen Finanzausgleich gemacht. Was davon bei den Kommunen ankommt, ja, da streitet man sich gerade. Also die beiden Fragen, die mich halt beschäftigten im ersten Moment, war, von welchen Größenordnungen reden wir hier finanziell? Ist das ein Placebo-Paket oder hat man da wirklich in die Tasche gelangt und die schwarze Null gefährdet dafür? Also ist es einem wirklich mal Geld wert oder ist das nur ein Beruhigungsmittelpaket? Und die andere Frage ist auch, wie korrespondieren diese Zahlen, also wenn ich das richtig verstanden habe, 6 Milliarden in der Gesamtsumme mit den tatsächlichen Anforderungen, die von gewissen Seiten formuliert werden. Also reicht das, um die Forderungen und die Bedürfnisse und die Anforderungen, die wir für eine sinnvolle Integration und Flüchtlingshilfe brauchen, jetzt zu erfüllen? Oder ist das nur ein Tropfen auf den heißen Stein? Ich würde sagen, das ist aber eine persönliche Einschätzung. Es ist erstmal mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein. Auf Dauer wird das natürlich nicht reichen. Langfristig wird das auch nicht reichen. Die Frage ist ganz anders. Die Kommunen stellen eine andere Frage. Ich war jetzt zweimal unterwegs für Flüchtlinge. Gestern hatten wir auch keine Demo, aber eine Kundgebung für Flüchtlinge, wo wir auch politisch gesprochen haben. Und ja, die Kommunen haben eigentlich viel mehr Angst, dass die fragen, wann das Geld bei ihnen ankommt, weil sie also relativ viel andere Sachen zurzeit einschränken, um die Flüchtlinge unterzubringen. Deshalb ist eigentlich, sondern wann kommt das Erste? Ja, ich möchte eine Anmerkung dazu machen, wenn man mal einfach mal überschlägt, wie viel Geld das ist. Es geht um 3 Milliarden, die an die Länder und indirekt dann auch an die Kommunen gehen sollen. Wir rechnen im Moment somit über den Daumen gepeilt, knapp 1 Million Flüchtlinge kann man einfach mal durcheinander dividieren. Dann hat man ungefähr eine Größenordnung von 3.000 Euro pro Flüchtling und davon muss alles beglichen werden, was damit verbunden ist. Das ist also nicht wirklich viel. Ein großes Problem, mit dem ich in der Hinsicht auch rechne, ist, dass es halt sehr viele Bedürfnisse und Kostenposten gibt, die zwingenderweise über mehrere Jahre hinweg vorfinanziert werden müssen, was mit Hilfspaketen überhaupt nicht zu stemmen ist. Also besonders, wenn wir in Richtung von spezifischen Arbeitsstellen gehen, reicht einfach ein punktuelles Maßnahmenpaket nicht, weil man irgendwie gewährleisten muss, wenn man eine Person für irgendeinen Job einstellt, dass man auch das Geld hat, um sie auch in 5 Jahren für diesen Job noch zu zahlen, und für 2 Jahre befristet, kriegt man die Leute dann eher weniger. Aber das ist eine Erfahrung aus der Landespolitik nur. Gut, noch was zum Thema Parteien bzw. Flüchtlingspolitik Bund. Scheint nicht der Fall zu sein. Dann kommen wir jetzt zu den Landespolgefs. Haben wir aus Baden-Württemberg heute jemand hier? Scheinbar nein. Bayern, Olaf, du bist aber da. Ja, danke. Wir haben ja auch die Flüchtlingsproblematik im Fokus. In den letzten Tagen waren insbesondere Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen im Blickfeld auch der Berichterstattung. Bei uns in Rosenheim und in München, das sind die ersten Anlaufpunkte. Und Marion Ellen, unsere Beisitzerin im Landesvorstand von Bayern, war 3 Tage am Hauptbahnhof von München, um Flüchtlinge willkommen zu heißen. Ich kann euch hier den Link ins Pad, habe ich den schon gesetzt, nennen. Lest euch bitte ihren Bericht durch. Das ist jetzt ein Link zur Flaschenpost, der sagt mehr, als ich hier an dieser Stelle wiedergeben könnte. Am 3.9. hatten wir die letzte Sitzung des 9. Landesvorstandes im Mumble und das ist entsprechend auch der letzte Bericht von mir vom 9. Landesvorstand. Wir haben, damit ihr eine Orientierung habt, wie es aussieht in Bayern, 3.176 Mitglieder, davon stimmberechtigt 763 und eine Zahlerquote von 24%. Die Gesamttätigkeitsberichte, der Rechenschaftsbericht und die Pressemappe werden kommendes Wochenende auf dem LPT in Bayern in Ismaningen dann vorgelegt und vorgestellt. Entsprechend laufen die Vorbereitungen, was sich natürlich auch auf die Wahrnehmung von Terminen in den letzten 6 Tagen auswirkt für den Landesparteitag in Ismaningen. Da wird eben der Vorstand komplett neu gewählt. Wir werden auch Anträge befassen, Satzungsänderungsanträge. Und den Link habe ich im Übrigen auch ins Pad mal geschrieben. Derweil laufen die Kampagnen, Vorbereitungen, Themenwoche Open Antrag, Netzpolitik, Kongress wird vorbereitet, die Kommunalkampagne, wie fit ist deine Gemeinde, läuft und ohnehin bis ins nächste Jahr hinein das Volksbegehren für eine unabhängige Justiz in Bayern. Wie gerade schon angedeutet, in den letzten Tagen war Sommerpause, ist Sommerpause und wir machen Sachen. Flüchtlinge hier das wichtigste Thema und natürlich die Vorbereitung des Landesparteitags. Was bei uns dann ansteht, das sind natürlich die Kongresse, aber auch die bereits erwähnte FSA-Demo stoppt den Überwachungswahn in München am 10.10. Hier nochmal auch mit der Angabe des München-spezifischen Kontos. Und die Pirate Security Conference in München am 11. bis 13.02.2016. Wenn es dazu Fragen gibt, einfach stellen. Ansonsten bedanke ich mich und wünsche an diesem Abend noch alles Gute. Ich bleib dabei. Wer weiß, wer nächste Woche den Bericht aus Bayern liefert. Bis jetzt hat es mir sehr viel Freude gemacht, immer dabei sein zu können, die Fragen beantworten zu können. Und ich wünsche noch alles Gute. Viel Glück zur Wiederwahl. Und danke für dein bisheriges Hiersein. Danke. Wenn ich das richtig verstehe, trittst du aber wieder an, oder? Der Landesparteitag hat das Votum, er wird wählen, wer auch einmal gewählt wird. Ich trete an, ja. Das ist schön. Gut, dann gibt es Fragen an Bayern. Keine Fragen? Gut, kurz und knackig. Wir kommen zu Berlin. Ist Bruno hier? Oder hat der ist irgendwie arbeitsmäßig unterwegs, dachte ich, oder? Ich glaube auch, ja. Okay, gut, dann gehen wir weiter zu, was ist als nächstes? Ja, Brandenburg ist. Alphabet ist kompliziert. Ja, Thomas, bitte. Ja, wenn Berlin dran war, dann kommt das Umland, das ist Brandenburg. Bei uns war am Wochenende, am 5.9. das Friedensfest in Strausberg und da waren wir als Piraten ganz gut mit dem Stand vertreten. Ganz gute Gespräche auch mit anderen Landespolitikern gehabt. Es wurden auf VDS Stimmen gesammelt. Und was ich immer bemerkenswert finde, auch im Friedensfest, ist, dass Waffen bei Kindern hervorragend ankommen. Insbesondere, wenn sie aus Luftballons geknotet sind und in Schwertform sind. Die gehen immer noch weg wie warme Semmeln. Gestern hatten wir eine LAFO-Sitzung. Die letzte war schon relativ lange her und deswegen ist auch relativ viel angefallen gewesen. Demnächst haben wir in Potsdam die Demo Freiheit statt Angst. Die wird vom Stadtverband in Potsdam mit organisiert und am 11.10., jetzt haben wir uns darauf festgelegt, auf dieses Datum, wird in Glienicke bei Berlin ein Landestreffen stattfinden. Da stehen vor allem Kommunalthemen im Vordergrund und die Landesverwaltungsstrukturreform, die hier einiges im Land umkrempeln wird. Und ganz nebenbei haben wir auch den 7. Geburtstag des Landesverbandes daran, dass sie immer dort feiern werden. Ansonsten der Umzug in eine neue Landesgeschäftsstelle, der jetzt demnächst ansteht, und die Vorbereitung dazu, die binden einiges an Kräften. So viel dazu. Für Fragen stehe ich zur Verfügung. Jo, Bremen und Hamburg. Und Hessen. Alex Schnapper ist für heute wohl entschuldigt. Oder ist er entschuldigt abwesend? Oder ist er... Ich glaube, der wollte noch kommen. Okay, Alex Schnapper kommt später. Bremen und Hamburg, jemand da? Scheint leider nicht der Fall zu sein. Jetzt gebe ich mit Freuden weiter an Hannes Vogt, der mal wieder da ist. Freue mich sehr. Hallo, ja, ich bin mal wieder da. Schaff das nicht immer regelmäßig, aber so viel passiert auch bei uns nicht. Allerdings, letzte Woche ist ein bisschen was passiert. Es gab nämlich einen Volksentscheid, einen Hauch direkter Demokratie hier in Mecklenburg-Vorpommern, der erste, den es hier überhaupt gab. Der ist allerdings gescheitert wegen einer Wahlbeteiligung von 23%. Hat dann dafür gesorgt, dass die 83% Zustimmung für den Volksentscheid nichts verpuffen. Die Landesregierung hat eine Gerichtsstrukturreform gemacht und schließt von 23 Amtsgerichten 13, so dass nur noch 10 bleiben, und der Volksentscheid wollte eben diese Strukturreform rückgängig machen, damit die Struktur in der Fläche erhalten bleibt. Wir haben uns halt auch dafür ausgesprochen, diese Reform rückgängig zu machen, wollten den Volksentscheid auch ein bisschen begleiten, ist allerdings ein, muss ich auch so sagen, gescheitert an uns selbst, weil sich einfach zu wenige aktive Leute dafür eingesetzt haben, dann Aktionen zu starten. So ist das ganze Ding eben verpufft. Medial komischerweise bei uns im Land auch überhaupt nicht groß begleitet. Es gab am nächsten Tag einen Artikel in jeder größeren Zeitung, aber das war es dann auch. Also da haben die Flüchtlingsankünfte in München mehr Presse erzeugt als der Volksentscheid im eigenen Land. Ist vielleicht auch ein bisschen logisch, weil von der Großen Koalition wurde das ganze Ding totgeschwiegen. Die haben keine Werbung dafür gemacht, keine Wahlempfehlungen rausgegeben und verkaufen jetzt die 23% Wahlbeteiligung als Sieg für sich, als Zustimmung zu ihrer Position. Ja, wie gesagt, eine PM haben wir dazu rausgegeben, wie zu vielen Dingen vorher auch. Wir wollten da ein bisschen mehr Sichtbarkeit erzeugen, aber die verpuffen irgendwie bei uns im Nichts. Wir finden ganz schwer öffentliche Sichtbarkeit. Die größte Sichtbarkeit erzeugen wir noch durch unseren Bürgermeisterkandidaten in Greifswald, der mit 15 Stimmen Vorsprung in der Stichwahl gewonnen hat. Dessen Wahl aber jetzt wohl von einem Gericht bestätigt werden muss, weil ein Wahllokal mit einer Fußmatte die Tür aufgehalten hat und diese Fußmatte war verrutscht und die Tür war zugefallen und dann konnten für 90 Minuten lang keine Wähler in dieses Wahllokal kommen. Zumindest nicht durch diese Tür, es gab noch zwei weitere Türen. Das Ganze ist jedenfalls jetzt vor Gericht und kommt heute Abend, glaube ich, auf Dreisat als Extra 3 Special als der Wahnsinn, realer Wahnsinn des Tages oder so. Und politisch machen wir auch noch ein bisschen was. Wir haben einen Bus organisiert für den 10.10. von MV nach Berlin, damit wir den Studenten vom AStA aus Rostock und Greifswald die Möglichkeit geben, dort an der Demo mit teilnehmen zu können. Wenigstens das können wir als Landesverband noch leisten. Ja, soweit erstmal aus MV. Großartige Story. Sag mal, aus Interesse, wer ficht denn diese Wahl an, weißt du das? Drei Leute und einer dieser dreien ist der unterliegende CDU-Bürgermeister. Also wir hatten dort seit 23 Jahren, seit der Wende, absolute CDU-Herrschaft. Das war schwerer als im Allgäu. Ist ja auch Merkels Wahlkreis. Und der hat, wie gesagt, mit 15 Stimmen verloren. Und der fechtet jetzt eben auch die Wahl an. Ja, mehr Demokratie wagen, CDU wählen. Großartig. Fragen dazu? Ja, unser Kandidat heißt aber nicht Kandidat der Piratenpartei, oder? Nein, es ist kein Pirat, er ist Grüner, wurde von einem Bündnis aus Piraten, Grünen, Linken und ich glaube die SPD war sogar auch mit dabei, zusammen aufgestellt als Gegenkandidat eben zur CDU. Und zur Stichwahl kam es nur, weil ein dritter Kandidat auch noch kandidiert hatte von die Partei, hatte 10% der Stimmen geholt und nur das, deshalb hat der CDU-Bürgermeister nicht gleich die absolute Mehrheit geholt und in der Stichwahl, wie gesagt, die ging denkbar knapp mit 15 Stimmen aus. Ist eigentlich ein schönes Demokratiestück und jetzt endet das in so einer Posse. Ach ja, die Fußmatte, um die es geht, ist jetzt Ausstellungsstück in unserem Landesmuseum. Ja, jeder blamiert sich so gut er kann und mancher noch besser. Das finde ich schön, die Geschichte. Die finde ich sehr schön. Weitere Fragen? Ja, ich habe auch eine Frage an Hannes. Sag mal, kannst du uns vielleicht noch ein bisschen mehr zum Vox-Entscheid sagen oder vielleicht ein paar Links geben, eine Pressemitteilung darüber? Das würde mich doch sehr interessieren. Okay, stelle ich hier gleich dann ins Bett rein, ne? Ja, vielen Dank. Noch eine kurze Frage. Wie viele Aktive seid ihr denn inzwischen in Mecklenburg-Vorpommern wieder? Also wenn wir die Leute, die sich wirklich an Diskussionen beteiligen, mitzählen, also ich sage jetzt nicht mal die, die zu den Stammtischen kommen, dann sind wir vielleicht 15, 20 Leute. Aber eher 15. Gut, weitere Fragen dazu? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann danke ich dir sehr für den Bericht und ich gebe weiter nach Niedersachsen zu Thomas Ansbo. Ja, ich habe selten so gelacht wie gerade eben in dieser Sitzung hier. Ich dachte nur, Köln kriegt irgend sowas hin. So von wegen Wahlen und so weiter. Naja, gut. Ein kleiner Bericht von uns. Wir hatten, wie angekündigt, am letzten Samstag unser kommunalpolitisches Barcamp zur Vorbereitung auf die Kommunalwahl 2016. Haben da Formalia geklärt hinsichtlich Aufstellungsversammlungen, also wann kann ein KV aufstellen, wann kann auch nur ein Stammtisch aufstellen, wann muss eine Landesmitgliederversammlung aufstellen, etc. pp. Und haben dann den weiteren Tag dafür genutzt, Programmelemente für ein Baukastensystem für möglichst wenig Arbeit in den KVs, sich Inhalte auszudenken, zu diskutieren. Was natürlich nicht heißen soll, dass die KVs nicht selber sich noch Gedanken machen können. Das ist ja sowieso deren Verantwortung, was sie sich dann auch aus dem Baukasten heraussuchen. Ja, wie gesagt, am 19. Ist hier in Hannover TTIP-Tag. Ist jetzt keine direkte Landessache, deshalb habe ich es auch nicht aufgeschrieben. Stand allerdings auch schon im letzten Pad drin. Und am 26. und 27.09. haben wir dann unsere diesjährige einzige Landesmitgliederversammlung in Oldenburg, wo, wie gesagt, auch Vorstandsnachwahlen anstehen. Vielleicht seid ihr mich dann ab diesem Zeitpunkt auch los. Also unser Vollgeldposten soll wieder neu besetzt werden. Es gibt ja mittlerweile auch schon wenigstens einen Kandidaten dafür. Und ansonsten werden wir da richtig schön viel Programm machen. Da bin ich gerade dabei, so rund 70 Anträge ins Wiki zu übertragen. Das wär's von mir. Bis auf die, ja, noch vielleicht etwas unschöne Mitteilung, dass auf meinen Aufruf über die Vorstandsliste doch mal mitzuteilen, wer denn tatsächlich im Rahmen der NoVDS-Kampagne jetzt Unterschriften gesammelt hat, leider noch keine Rückmeldung kam. Das wär's. Danke. Thomas, wir wollen dich doch gar nicht loswerden. Ich werde es wahrscheinlich nicht verhindern können, so wie ich das sehe. Naja, du bleibst uns ja anderweitig erhalten. Irgendwie schon. Nochmal eine Frage von mir. Wie viele Anträge stellst du zu dieser LMV? Also es sind von mir ungefähr 60. Ein bisschen mehr. Ach du, ich muss es durchzählen. Also ich mache ungefähr 90% oder 95% all dessen, was an Anträgen gestellt wird. Ja. Der Moderator ist gerade die Kinnlade heruntergefallen. Beeindruckend, wirklich beeindruckend. Hut ab. Naja, es gibt weitere Fragen an Niedersachsen. Also um das gleich mal wieder zu relativieren. Ich habe mir ja den Spaß gemacht und bin mal durch sämtliche Antragsportale sämtlicher Landesverbände gegangen und habe da rauskopiert, was mir so einigermaßen sinnvoll auch für unser Programm erschien. Und man muss ja das Rad nicht immer wieder neu erfinden. Also da sind sehr viele schöne Sachen drin gewesen, wo ich dann einfach nur Bundesland XY mit Niedersachsen ausgetauscht habe und das dann 1:1 übernommen habe. Und von daher war das nicht ganz so viel Arbeit, wie es sich anhört. Du hast das mit dem Understatement auch sehr tief verinnerlicht, oder? Manchmal. Ich nehme deine großartige Arbeit trotzdem mal persönlich zur Kenntnis und bin davon immer noch beeindruckt, selber schuld. Ja, danke. Weitere Frage an Niedersachsen. Das scheint nicht der Fall zu sein. Ich gehe mal davon aus, dass alle irgendwie buff sind. Saarland. Nein, halt. Nordrhein-Westfalen, Entschuldigung. Der Kleine verrutscht. Manfred Schramm, ist der heute da? Der Manfred lässt sich entschuldigen. Der hat noch, noch Dinge zu tun. Der kann heute leider nicht kommen. Gut. Du bist jetzt aber auch nicht gebrieft, das ersatzweise zu machen, oder? Überhaupt nicht, nee. Gut, dann ist das so. So einmal im Monat darf man das ja auch mal privat haben und so. Nun gut, dann als nächstes kommen wir zu Rheinland-Pfalz nochmal. Ja, ich habe ja eben schon die Aufstellungsversammlung genannt. Am Sonntag, dann haben wir direkt 2 Wochen später, 2./3. Oktober, einen zweitägigen Parteitag zur Landtagswahl, wo einfach die Kandidaten, die gewählt werden, auch ein bisschen mit dem Programm ich sage einfach mal, in Verbindung gebracht werden, sodass wir das zur Wahl rüberbringen können. Dann gibt es am 26.09. die FSA-Demo in Koblenz. Natürlich jetzt, weil eng hintereinander Ausstellungsversammlung und Oktober und Landesparteitag ziemlich wie formal fu. Ja, in mehreren KVs sind auch die Flüchtlinge ein großes Thema. Ich kann da mehr nur bei uns vor Ort reden. Also bei uns in Koblenz gibt es Flüchtlinge und Freifunk sehr aktiv, hat eine super Symbiose ergeben. Das war jetzt so weit, dass bei uns wurde ganz plötzlich auch ein Erstaufnahmelager, musste innerhalb von einer Woche aus dem Boden gestellt werden, gestampft werden. Da kommt dann aber die Stadt direkt auf die Freifunker zu, also von sich aus, weil wir einfach andere Sachen schon gemacht haben. Ein großes Containerdorf mit Freifunk ausgestattet und so weiter. Kommt auch die Telekom gleich, sagt, wir stellen die ersten Anschlüsse, dann kommt der regionale, wir haben noch so einen regionalen Energieversorger, der auch Netz anbietet, der kommt auch, stellt dann auch zur Verfügung. Das klappt also sehr gut. Da wäre eigentlich in diesem Erstlager wäre Freifunk schon gewesen, bevor die ersten Flüchtlinge gekommen wären. Wären jetzt nicht von Ungarn ganz plötzlich mit einem Schlag 300 gekommen. Somit müssen wir jetzt doch da Freifunk machen, während die Flüchtlinge drin sind. Ja, die Piratenpartei ist da weniger gefragt, muss ich ganz offen sagen. Ich bin zwar mit dem Freifunk ziemlich eng da und helfe da auch und bin auch schon mal mit beim Installieren, aber wenn es dann heißt, so die können wir was von der Piratenpartei oder wollen wir Router stellen, dann kommt eher die Stadt und sagt, wir bezahlen die Router, bevor wir die von den Piraten zur Verfügung stellen. Nur mal kurz so gesagt. Gut, das einfach mal als Info, dass wir mit den Flüchtlingen wohl sehr viel machen und auch, wir machen nicht nur Freifunk, wir haben auch schon eine Sammelaktion gemacht, wir haben in der Erstnahmeauflage, in dem Lager auch schon von der Piratenpartei extra Hilfe angeboten, haben da auch was ausgehangen und so jetzt, weil ich da einfach reinkam. Wie weit das angenommen wird, müssen wir mal sehen in den nächsten Wochen. Jo, Fragen, Anmerkungen, Sonstiges nach und für Rheinland-Pfalz? Ja, ich habe eine Frage an Jürgen. Jürgen, ist das richtig? 2./3. Oktober, ich sehe im Kalender, das wäre Freitag, Samstag. Dann ist das falsch, habe ich mich verschrieben. Dann ist es der 3./4. Es ist natürlich Samstag, Sonntag, Gernot. Alles klar, danke. Ändere ich ab. Danke für die Nachschauen. Weil es gerade passt. Ich weiß nicht, wer es heute gesehen hat. In der Welt war ein kleiner Bericht darüber, dass die Telekom jetzt überall quasi Freifunk einrichten möchte in Erstaufnahmelagern. Also das wundert mich jetzt nicht, dass die bei euch auch waren. Nein, die sehen da, ich sag einfach mal, die sehen ihr Fell wegschwimmen und kommen jetzt ganz plötzlich und bieten dann natürlich ganz schnell Sachen an, wo man vor 3 Wochen noch von geträumt hat. Ich weiß es bei uns. Wobei man da differenzieren sollte. Also wenn ich Telekom höre und Freifunk, das sind so 2 Sachen, die so gar nicht miteinander gehen. Also da muss man genau mal schauen, was die leisten, ob das dann mit Buttonlösungen ist oder ob das mit Kontingenten ist, wie man das hier bei uns im Saarland teilweise versucht anzustreben. Da muss man wirklich, das würde ich kritisch verfolgen und da würde ich auch, sage ich mal, wenn die Stadt die Piraten nicht so mag, würde ich das mit anderen Sachen, mit Medien berichten oder einfach hingehen und das Ding aufstellen und spenden, würde ich da mal wirklich nachhaken. Also nicht unterkriegen lassen, immer dabei sein. Nein, das verstehst du falsch. Die Telekom unterstützen die Freifunker. Dadurch, dass sie einfach nur Anschlüsse zur Verfügung stellen. Sonst halten sie sich da vollkommen raus. Okay, das ist gut. Interessant. Ja, das meinte ich ja. Wir haben da als erstes ein Containerdorf. Das ist jetzt vor 4 Wochen oder 6 Wochen mit Freifunk eingeführt. Da hat sich die Telekom gesperrt. Und da hat das der Freifunk ganz alleine hinbekommen mit Sponsoren aus der Stadt oder auch mit Anbietern aus der Stadt. Und jetzt haben sie gemerkt, dass es ohne Telekom geht und jetzt kommen sie aus den Löchern und freiwillig sofort, was braucht ihr für eine Leitung, wie groß muss sie sein, wir legen. Sagenhaft, sagenhaft. Ja, ich muss auch korrigieren, es ist tatsächlich WLAN, was die Telekom anbietet. Ich poste den Link mal gerade im Chat. Das hat jetzt noch nicht geklappt. Kommt gleich. Gut. So, als nächstes gibt es das Saarland. Ich übergebe gerne gleich wieder weiter oder zurück an Jörg Arweiler. Ja, hallo aus dem Saarland. Also, wir hatten ja die landesweiten Aktionsstände gegen VDS gehabt, haben da die Zahlen, jetzt hat Thorsten Rieger, unser Generalsekretär, fleißig wie er ist, schon ins Pad gepostet, um ein bisschen genauere Zahlen zu liefern. Ein paar Anmerkungen dazu. Also es lief zwar nicht schlecht, was die Quoten, also was die Rückmeldungen und Unterschriften betrifft, aber grundsätzlich ist anzumerken, dass dieses Thema nicht der Hauptbringer sein wird, mit dem wir uns in den nächsten Jahren auseinandersetzen können. Also den Leuten ist es teilweise wirklich, ich sag's mal ganz salopp, scheißegal, was mit ihren Daten passiert. Es gibt natürlich welche, die sagen, ja, wo im Thema drin sind, wo sich da Gedanken drüber gemacht haben, die sind dann rein und wollten keinen Flyer haben, haben sofort unterschrieben, wunderbar. Aber das Gros, was uns jetzt mal so widerfahren ist, die sind teilweise wirklich desinteressiert an diesem Thema. Also das ist schon bedenklich. Also die Leute haben da wirklich schon ein Intoleranzlevel aufgebaut. Das ist schon also für die großen Parteien wirklich ein Segen. Die können sich dann zurücklehnen und sagen, ja, wir machen alles mit dem Volk, es ist ihnen scheißegal, egal was passiert. Nichtsdestotrotz, also da auch nochmal die Warnung, das als Thema Datenschutz ist wichtig, ganz klar, eine Marke auch ganz klar, aber wir brauchen andere Säulen in Zukunft noch, die wir dann verkaufen können und uns, wo wir uns profilieren können, weil das allein wird es nicht bringen, fürchte ich, persönliche Einschätzung. Gut, wie gesagt, die Stände liefen, das ist klar, ansonsten gab es noch 2 offizielle Termine, der eine habe ich ja schon erwähnt, das ist das Barcamp am 20.09., das stattfinden wird in Saarbrücken und am 15.11. wird es dann einen Landesparteitag im Saarland wieder geben, auch in Saarbrücken. Das habe ich auch schon ins Pad getragen. Das war's soweit von unserer Seite. Ich danke dir sehr. Plus eins, ich kann es nur immer wieder betonen. Datenschutz ist wichtig, aber beim besten Willen im Auge der Bevölkerung nicht alles. Die Erfahrung habe ich auch schon gemacht. Es interessiert die Leute nicht, die Bohne. Ja, teilweise ist es wirklich so, es ist ein bedenklicher Trend, der jetzt auch in die andere Richtung geht. Leider auch durch diese Flüchtlingsgeschichten im Moment, wo die sagen, ja, das ist ja dann wunderbar, dann hat man Überwachung und dann hat man Kontrolle und Sicherheit. Also der Staat ist hier in einer sehr, sehr günstigen Position, um dieses ganze Thema für sich dann zu vereinnahmen und dann auch still und heimlich dann zu verabschieden. Also das ist wirklich eine traurige Entwicklung. Also ich bin immer wieder schockiert, dass man so wenig sich um die eigenen Daten kümmert. Also klar, wir müssen da dahinter bleiben, aber wir müssen halt auch im Hinterkopf haben, das wird nicht das Hauptthema sein, wenn die Leute uns dann wählen werden. Ich hatte dahingehend vor kurzem einen E-Mail-Verkehr mit einem Bürger, der sich Sorgen um Facebook macht. Und dann haben wir so ein paar Mails hin und her geschrieben und dann habe ich ihm halt geschrieben, dass ich das Gefühl habe, dass sich das Datenschutzempfinden der Leute völlig verschoben hat. Früher war es gang und gäbe, dass man seinen Namen mit Adresse und Telefonnummer ins Telefonbuch eintrug. Das machen heute ganz viele Leute nicht mehr. Die Telefonbücher werden immer dünner, weil die Leute sich da in ihrem Datenschutzempfinden gestört fühlen. Und gleichzeitig gehen sie hin und posten auf Facebook jedes Partyfoto und jeden Zustand, in dem sie sich befinden und sind sich keiner Schuld bewusst oder haben überhaupt gar keinen Empfinden dafür. Ja, das stimmt. Und das neue Telefonbuch, um es da gerade mit dem Sprachgebrauch zu lassen, ist halt Facebook. Also man braucht nur Namen zu suchen, dann findet man fast schon die meisten. Also das ist schon bedenklich. Aber ich habe auch keine Idee, wie man das den Leuten, also wie man Leute dafür sensibilisieren soll, dass WhatsApp oder Facebook jetzt nicht so die beste Idee ist. Ich denke, das Problem ist, es ist einfach zu bequem und zu sehr schon verbreitet, dass wir diesen Prozess umkehren können. Also diese Sicherheitsalternativen, die es ja auch gibt, werden ja auch, sag ich mal, von uns nicht so stark frequentiert, wie es eigentlich wünschenswert wäre. Wenn ich dann unsere Korrespondenzen sehe und unsere Informationen und Chats, die wir einzeln benutzen, auch wir sind da nicht unbedingt mustergültig, was das betrifft. Also es ist dann schwierig, dann zu verkaufen. Also das ist eine sehr schwierige Materie und das kann leider nicht das Hauptthema sein von uns. Ich quatsch mal ganz kurz dazwischen, weil was wichtig ist. Gernot, kommst du gleich runter, wenn du fertig bist? Ja, gerne. Ja. Ich gehe dann schon mal. Ich sag hier mal tschüss, tschüss, weil wir haben AV-Orga noch. Danke. Guti, ich grätsche jetzt mal kurz rein, weil wir eigentlich jetzt schon bereits über der Zeit von 21 Uhr drüber sind und noch nicht mal mit den Landesbürgern fertig, aber ist auch wurscht. Also sollte noch irgendjemand ein weiteres Wort zum Sonntag zu dem Thema Datenschutz und Vermittelbarkeit haben, dann bitte jetzt. Ich möchte eine so gute Diskussion auch ungern abwürgen. Da ich jetzt gerade nichts höre, gehe ich weiter nach Sachsen. Da haben wir Sachen drinstehen. Ich sehe gerade den Flobucco nicht im Channel. Jemand anders aus Sachsen da? Scheint nicht der Fall. Ich lese mal kurz vor, weil wegen für die Aufzeichnung. Ein VDS-Infostand am 5.9. in Chemnitz war, gemeinsam mit der Grünen Jugend. Eine Zukunftswerkstatt in Görlitz und weitere Bestrebungen treffen zu Freifunk und Internet for Refugees. Gut, Fragen erübrigen sich wegen Abwesenheit ja leider. Dann können wir direkt weiterspringen zu Sachsen-Anhalt. Ist da jemand da? Ich nehme nicht an, da wir bereits oben niemanden hatten. Nicht Sachsen-Anhalt nochmal abfragen, sondern Schleswig-Holstein. Ich gebe an Kathi Jasper Ahlers, glaube ich. Ich stehe noch nicht im Pad, deswegen habe ich gerade nicht im Kopf. Passt schon, danke. Also wir hatten einen Infostand zur Vorratsdatenspeicherung am 5.9. in Kiel. Ich war leider nicht dabei, aber es scheint recht erfolgreich gewesen zu sein. Am kommenden Samstag und Sonntag haben wir den Landesparteitag mit Vorstandswahlen in Neumünster. Stefan, Christian und ich stellen uns erneut zur Wahl für den 2V und für den Gensek gibt es leider noch keine Kandidaten. Ich sehe das so ein bisschen mit Sorge inzwischen. Dann hätte ich schon vor 2 Wochen mal über unseren Freifunk in Flüchtlingsunterkünften berichten können. Das habe ich aber damals verpeilt. Nicht nur die Freifunker, sondern auch unter anderem Sven 77 und andere Piraten sind da ganz schwer dran und hatten da eingehend auch einen Termin mit dem Innenministerium. Die sind aber nicht so richtig gewillt, irgendwelche Gelder rauszurücken, aber sie wollen Sendemast aufstellen, immerhin. Was jetzt der Sendemast mit dem Geld zu tun hat, ja, sei dahingestellt. Ansonsten gibt es dann noch ganz erfreuliche Nachrichten. Wir hatten letzte Woche Montag, gab es eine Gemietsversammlung im Kreis Steinburg in Glückstadt und der Dr. Siegfried Hansen, ich habe da seinen Twitter-Namen mit hinzugeschrieben, ist als Bürgermeisterkandidat gewählt worden von den Piraten und hat auch ziemlich gute Chancen, tatsächlich als Bürgermeister gewählt zu werden. Und ja, jetzt unterstützen wir ihn im Wahlkampf und gucken, dass wir das Beste daraus machen. Ja, ich denke, das war es erstmal von mir. Guti, Fragen nach Schleswig-Holstein. Seid ihr fertig? Ich war kurz weg. Ja. Kathi, sonst noch was? Ich hatte dich, glaube ich, abgewürgt. Alles ist gut. Sigi hat allein bei der Kommunalwahl schon fast 10% geholt. Ich glaube, es waren 8,7 oder so. Von daher, er bekommt unglaublich viel Zuspruch. Und von daher bin ich eigentlich erstmal guter Hoffnung, dass es klappen könnte. Und ich werde ihn dann natürlich auch im Wahlkampf dahingehend unterstützen. Finde ich gut. Ich drücke mir die Daumen. Ja. So, weitere Fragen an nach Schleswig-Holstein. Das scheint fürs Erste nicht der Fall zu sein. Dann kommen wir nach Thüringen. Ist der Cyber-Jan heute da? Das scheint auch nicht der Fall zu sein. Klaus hatte sich ja als inoffizieller Stellvertreter bei mir heute noch entschuldigt, aber das ist natürlich jetzt erstmal unerheblich. Themenbeauftragte, Bruno, du bist da und es steht eine Menge beim Thema TTIP drin. Hau raus. Ja, hi. Miteinander. Ja, was war bei TTIP so los? Pet habe ich übrigens nicht gesehen. Wäre schön, wenn jemand mal kurz einen Link reinguckt. Wir hatten in Berlin auf dem Tempelhofer Feld so ein Sit-in für TTIP, der von Naturfreunden organisiert wurde. Der lief ganz okay und war gut besucht. Das nächste ist dann eine große TTIP-Demonstration im Oktober. Zu CETA hat der Sido Körber jetzt einen Beitrag geschrieben, der in den nächsten Tagen, denke ich, ja, online sein sollte. Was gibt es sonst noch zum Thema? Ja, was ich vielleicht ganz wichtig finde, womit wir uns mal beschäftigen sollten, ist TTIP hinsichtlich der Flüchtlingsdramatik und diesen neuen Völkerwanderungen, die aus Afrika zu erwarten sind, die durch TTIP natürlich nochmal verschärft werden. Das ist bisher kaum im öffentlichen Fokus gewesen, dass letztendlich, wenn diese Freihandelszone da wäre, natürlich gerade die aufstrebenden Industrienationen oder früh Industriephasen in Afrika, die sich gerade auf die eigenen Beine stellen, um selber dort Arbeitsplätze zu schaffen, Industrie zu schaffen, dann natürlich auf einen Schlag wieder vom Markt, vom transatlantischen Markt komplett abgeschnitten sind. Ich habe da ein ganz gutes Beispiel, das sind zum Beispiel Kakaobohnen und Kaffeebohnen, die wurden in der Vergangenheit einfach rüber exportiert nach Europa und dann hier veredelt. Und dann hat man mal festgestellt, im Moment der teuerste Aspekt der ganzen Herstellung ist eigentlich die Veredelung. Deswegen hatte man angefangen, eben die Veredelung jetzt auch in Afrika zu machen. Das ist auch so Stichwort Fair Trade, dass man eben vor Ort im Land auch die eigentliche Produktion machen lässt, damit eben dort auch Industrie und Verarbeitung, Lebensmittel, was auch immer stattfinden kann. Würde TTIP unterschrieben sein, dann gibt es die Ursprungsregel, nach der über 50% der Wertschöpfung in einem Land des transatlantischen Handels quasi ja ausgeführt wird. Das wäre dann in dem Fall nicht mehr so. Das heißt, diese Kaffeebohnen dürfen oder Kakaobohnen, was auch immer, dürften dann nicht in die USA exportiert werden, was natürlich dann auch komplett diesen Markt kaputt machen würde. Und es betrifft natürlich noch ganz, ganz viele andere Industriezweige, die davon betroffen wären, wenn TTIP unterschrieben ist und eben gerade auch so die südlichen Schwellenländer, die gerade versuchen, sich auf die eigenen Beine zu stellen, viele Kredite aufgenommen haben, um langfristig ihre Industrien zum Laufen zu bringen, dann direkt mal wieder in die Pleite treibt. Ist also eine riesen Gefahr, was natürlich auch bedeutet, dass dann durch die große Armut, weil eben letztendlich kaum eine Möglichkeit besteht, am Markt teilzunehmen, die Menschen erst recht genötigt werden, ihr Land zu verlassen. Auch hinsichtlich dieser Investor-Gerichtsbarkeit gibt es eine spannende Studie von der Rosa-Luxemburg-Stiftung, die eben zeigt, wie gezielt gerade in Schwellenländern mit dieser Investor-Gerichtsbarkeit wirklich Schindluder getrieben wird, um letztendlich eine Form von Kolonialismus immer noch durchzuziehen, sei es um Rohstoffe von Uran, wie jetzt in Mali, bis was auch immer für Produkte. So gesehen ist es für uns ein wichtiges Thema. Ich weiß nicht, ob ich jetzt dazu komme, einen Blog zu schreiben. Es gibt bereits, wenn man mal googelt, TTIP und Schwellenländer, durchaus einige Artikel, die könnte man mal zusammenfassen. Zu Urheberrecht gibt es gerade nicht viel zu sagen. Ich muss auch sagen, wir sind gerade in Berlin beschäftigt damit. Wir sind ja ein sehr, sehr kleiner Vorstand momentan, bestehend nur aus 3 Leuten, was natürlich bedeutet, extrem viel Arbeit. Noch dazu haben wir im Oktober unsere Landesmitgliederversammlung mit der bisher geplanten Nachwahl neuer Vorstandsmitglieder und das hält uns natürlich komplett im Atem. So viel von mir. Wenn ich darf, würde ich gerne ergänzen, weil ich habe den Antrag gemacht im PET. Es ist nächste Woche ein Kongress an der TU in Berlin, Solidarische Ökonomie und Transformation in Berlin, mit einer TTIP-Veranstaltung am Samstagabend, Brune, 18:45, Solidarischer Handel statt TTIP. Hans-Jörg Rohwedder ist wohl in Berlin. Ich denke, glaube, er ist bei der Veranstaltung dabei und vielleicht hast du oder ein anderer Berliner, der vor Ort ist, ja auch noch Lust, dorthin zu gehen. Nur zur Erläuterung. Ich könnte mir, danke für den Hinweis, ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht Tage hingeht. Ich bin am, so viel ich weiß, am Samstag in Erfurt auf der Freiheit statt Angst und halte da eine Rede und bin dann abends noch, denke ich, eingeplant zum Auflegen. So, noch weitere Fragen? Dann deute ich das Schweigen mal als Nein und gehe direkt weiter an Gernot für die Sozialpolitik. Ja, schönen guten Abend. Ich will mich auch kurz fassen. Die Zeit ist schon weit fortgeschritten. Ganz kurz, es gibt einen sehr schönen Flaschenpostartikel, den habe ich gerade hier verlinkt. Und das Thema ist Klagen gegen Hartz IV. Nahles plant den Abschied von Paragraphen 44 SGB 10 im SGB 2. Das zeigt also, wir sind sehr aktiv, was auch die Rechte der Hartz-IV-Empfänger anbetrifft. Und wir werden auch da noch weitere Artikel in der nächsten Zeit veröffentlichen. Dann hat mich sehr gefreut, dass der Kreisverband Görlitz unsere Flyer Deine Rechte im Jobcenter wohl verteilt. Ich habe denen ein schönes Paket zugeschickt und die haben sich sehr bedankt und haben uns auch ein großes Lob zugestellt, den Sozialpiraten. Und sie wollen auch die Weihnachtskartengrußaktion gegen Kinderarmut in der Vorweihnachtszeit durchführen. Dann noch ganz kurz, ich war am letzten Sonntag in Mainz beim Senioren-Sommerfest und ich habe da als Pirat gegen die Altersarmut demonstriert. Ich habe dazu einen kleinen Bericht geschrieben. Wen es interessiert, der kann das nachlesen auf dem Link, den ich in Zeile 231 geschrieben habe. Ansonsten gibt's nicht viel zu erzählen, nur am nächsten Sonntag haben wir wieder Mammelsitzung der Sozialpiraten zusammen mit dem Arbeitskreis Soziales Hessen. Und wenn noch Fragen sind, dann würde ich die jetzt gerne beantworten. Dann werde ich mich auch anschließend verabschieden. Gut, fragend Ihnen Dinge. Also mich würde grundsätzlich so ein Infopaket mal interessieren, weil wir ja ein paar Themen hier aufgreifen wollen und auch die soziale Schiene ein bisschen weiter ausbreiten wollen lokal. Wäre das möglich, dass du uns da sowas zukommen lässt oder digital oder sowas? Keine Ahnung. Ja, also was heißt Paket? Also ich habe zum Beispiel dem Kreisverband Görlitz habe ich Flyer zugeschickt. Wir hatten ja noch vom Wahlkampf in Bremen diese Deine Rechte im Jobcenter Flyer übrig. Und dann gibt es da noch den Flyer zum BGE. Dann hatte ich Ihnen so ein paar Informationen von den Weihnachtskarten und Ostergrußkarten zugeschickt. Also wenn du mir einfach deine Adresse oder eine E-Mail an eine E-Mail schickst, dann kann ich dir so ein kleines Paket mal zuschicken oder ansonsten einfach per E-Mail kontaktieren. Das kriegen wir dann hin. Gut, machen wir. Prima, Dankeschön. Danke dir. Gernot, Mitglied bei Verdi zu werden, macht schon Sinn, oder? Im Hinblick auf Rechtsschutz und sowas. Wenn man da Probleme mit dem Jobsender hat, denke ich, werde ich Mitglied bei Verdi einfach mal. Ja, du kannst probieren, aber ich kann dir jetzt dazu nicht viel sagen. Also da bin ich tatsächlich überfragt, ob da Verdi dir da wirklich behilflich sein kann. Ja, ich teste mal aus, danke. Gut, noch Fragen? No more Fragen. Dann Gesundheitspolitik. Wolf-Dietrich Trenner hat uns ein nichts Neues hinterlassen. Gut, die Umweltpolitik. Bernd Schreiner, ist der heute da? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann kommen wir zur Energiepolitik mit Michael Berndt. Ja, ich mach's kurz und sag schon mal Tschüss, weil ich gleich in eine andere Sitzung muss. Zum einen ging es auch durch die Presse, dass Gabriel gerne eine Nachhaftung einführen möchte für unsere Stromversorger, die ihre AKWs in andere Gesellschaften auslagern wollen, um der Haftungsproblematik dann aus dem Weg zu gehen. Die Grünen haben da eine ganz gute Anfrage gleich mal nachgeschoben, als Gabriel das öffentlich gemacht hat. Und E.ON hat gleich gesagt, sie werden klagen und halten das Ganze dann für verfassungswidrig. Dann gab es eine Pressemitteilung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig zu einem Experiment in internationaler Kooperation zum Infraschall. Es ist schon lange ein Streitthema bei Windkraftanlagen, ob sogenannter Infraschall auftritt und zu Belastungen der Anwohner führt. Infraschall heißt, ist eine Frequenz, die man nicht hört, tritt auch als Phänomen immer wieder auf bei großen Industrieanlagen, bei Meeresrauschen und so weiter. So, es hieß immer, es gibt keine Untersuchung dazu, dass tatsächlich dieser Infraschall zu Belastungen führt. Dieses Experiment hat jetzt aber gezeigt, dass ein Teil der Probanden den Infraschall natürlich nicht hört, aber trotzdem negativ beeinflusst wird. Ich habe das entsprechend verlinkt. Ich denke, das gibt dieser ganzen Diskussion Entfernung zu Anwohnern von Windkraftanlagen wieder einen weiteren Schub. Meeresrauschen möchte ich auch nicht abschaffen. Ja, und dann bin ich nächste Woche einige Tage in Berlin. Unter anderem treffe ich mich mit dem BUND und Oxfam, mit Tina Löffelsend. Sie ist leitende Redakteurin des Kohleatlas gewesen für den BUND. Sebastian Neuwirth ist entsprechende Experte, Kampagnenmann bei Oxfam, auch zum Kohleausstieg. Wir treffen uns, um natürlich auch über einen Kohleausstieg zu reden, über eine mögliche Kooperation. Und ich möchte auch die Vernetzung einfach vorantreiben. Wer mir für diese Gespräche noch was mit auf den Weg geben möchte, kann mir gerne eine E-Mail schreiben. Nächste AG-Sitzung ist dann nächsten Dienstagabend. Fragen? Also ich höre keine Fragen, dann kann ich dich in deine nächste Sitzung entlasten. Jo, danke, ciao, bis zum nächsten Mal. Ich danke dir. So, das mit der Sammelabfrage. Landwirtschaft, Asylpolitik, Kultur und Medien, Datenschutz, NSA-Skandal. Und queer. Scheint jetzt niemand von den Nazis zu sein, das finde ich sehr schade. Gut, in dem Fall gehe ich weiter zum Punkt Bildung, Forschung und Wissenschaft. Michael Kittlaus hat sich im Pad entschuldigt, hat einen L-Termin reinbekommen. Und was gibt es zu erzählen? Mitgliederversammlung des 42 e.V. letzten Samstag in Frankfurt in der LGS Hessen war. Wir haben, also das heißt wir, ich bin da nicht dabei, aber die haben einen neuen Vorstand gewählt. Zusammenarbeit mit der SG Innerparteilichen Bildung und der FIKO NRW wurde vorangetrieben und verstärkt. Veranstaltungen wie unter anderem die Euvicon sollten in Zukunft offiziell durch den 42 e.V. durchgeführt werden, damit die Tätigkeit des Vereins nachgewiesen werden kann. Wir haben dann eine Aufstellungsversammlung in RP. Ich nehme an, Rheinland-Pfalz am 13.09., die sich als Protokollant mitmacht. Mambel der Sozialpiraten und des AK Sozialen am 13.09. das nächste. Und, ja, richtig, und dann stehen da unten noch die Mambel-Termine, wie ich ja nur gebeten hatte. Wo mir gerade noch einfällt, ist von den aktuellen Themenbeauftragten noch jemand da, der bezüglich nächste Mambel-Termine noch einen Termin sagen kann. Ich habe das jetzt vorher vergessen. Scheint nicht so zu sein. Dann gehen wir weiter zu Außen- und Sicherheitspolitik, glaube ich. Und freie Netze. Wer von denen ist denn da? Leider wohl auch keiner. Das ist bedauerlich. Aber gut, in dem Fall sind wir wohl heute dann jetzt auf den letzten Metern doch etwas schneller gewesen. Und sofern jetzt halt niemand mehr irgendein Thema einwerfen möchte oder sonst was, glaube ich, können wir an dieser Stelle Schluss machen. Dann machen wir das doch. Dann schließe ich die heutige Sitzung am 8.9. um 21.20 Uhr. Bitte dem Bauer Juppe die Aufnahme abzustellen und wünsche euch allen noch einen schönen Abend. Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.